und ich bin unentbehrlich, denn ich bin ein Liebling der Nation. Und außerdem bin ich Blümels Lieblingssohn. Das ist doch viel besser als jedes Weihnachtsfest. Findest du es ins Wolken rein und fass dich einfach fest. Das ist doch viel besser als jedes Weihnachtsfest.